1. Kommt, last uns zum Herrn zu Ruckkehren, den obwohl uns verletzt hat, wird uns auch wieder heilen und uns ihr Wunden verbinden. 2. A word uns nach kurzer Zeit neues Leben schenken und uns bereit zum dritten Tag wieder aufrichten, damit wir unter seinem Schutz beständig leben können. 3. Wir sollten uns ernsthaft darum bemühen, den Herrn zu erkennen, die seine Scheinen so gewiss ist wie der Sonnenaufgang oder der Regen, der die Erde erfrischt. 4. Gott fragt, wie mit Ephraim und Judah umgehen soll, die ihr Leib so unbeständig wie ein Wolken morgen oder der Frühe Tau ist. 5. Die Schalb habe ich sie durch die Botschaften der Propheten zurecht gewiesen und mein Urteil verkündet, das nun so klar und unaufhaltsam wie das Licht herverbricht. 6. Ich verlange namlich nach aufrichtiger Liebe und nicht nach blossen Schlachtopfen, so in nach der Erkenntnis Gottes anstelle von rituellen Brandopfen. 7. Doch sie haben den Bund gebrochen, wie es Menschen oft tun, und haben mir gegenüber und diesem Ort ihr Treue verletzt. 8. Gilead hat sich zu einer Stadt von Jubeltaten entwickelt, die durch zahlreiche Gewalttaten und Vergessens Blut gesegnet ist. 9. Sogar die Priester agieren wie ein Band von Rauben, die auf dem Weg nach sich hem Morden und de durch abschulisch Verbrechen begehen. 10. Im Haus Israel habe ich entsetzlich dinge beobachtet, denn Ephraim hat sich dem Gottesdienst hingegeben und das ganz Volk de durch waren reinigt. 11. Auch für Judah ist ein Zeit der Erbrechnung vorgesehen, während ich gleichzeitig beabsichtige, das Schicksal meines Volks wieder zum Guten zu wenden.